Thank you. Thank you.

schreitet und singt mein ein Herz. Und gedämpft, du heilige Nacht, bei dir ist vollbracht, bald schlaf. Thank you. Thank you. Steht sie dort.